Ein Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum Tag der Sonne wurde am 9. März in Berlin, Deutschland gegründet. Das Komitee beschloss, vom 9. März bis zum 15. April als Festzeit festzusetzen, in diesem Zeitraum das edle Leben von Kim Il-sung und seine revolutionären Verdienste durch Massenmedien weit und breit zu propagieren und bunte politisch-kulturelle Veranstaltungen wie Seminar und Bücher- und Fotoausstellungen zu organisieren.